Hi und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und heute bin ich nicht alleine. Ich habe den Professor Dr. Peter Holm bei mir. Der Peter ist Professor und Experte für Digitalisierung, gerade im Bereich Logistik und Produktion. Und ja, cool, dass du dir heute Zeit genommen hast und danke, dass du hier bist, Peter. Sehr gerne. Ja, kannst du mal kurz vielleicht noch so umreißen, was für aktuelle Projekte du außer deiner Professur so machst? Also du bist ja natürlich kein Unternehmer, aber hast ja trotzdem ziemlich coole Sachen. Dankeschön. Erstmal für die Möglichkeit, heute mit dir im Podcast über ein ganz spannendes und wichtiges Thema zu sprechen. Entwicklung vom Internet kennt eigentlich in den letzten Jahren nur eine Richtung, und zwar nach vorne. Circa 3 Milliarden Menschen sind heute schon über das Internet verbunden, und wir reden in den kommenden Jahren davon, dass die unvorstellbare Zahl von 50 Milliarden Dingen wir miteinander vernetzen werden, das sogenannte IoT, also das Internet der Dinge, was auf uns zukommt. Und in den Bereichen bin ich tätig und kümmere mich halt darum, gerade ganz gezielt, welche Dinge morgen und übermorgen in der Logistik, in Verkehrsplanung, in Mobilitätslösungen eingesetzt werden. Hier in Frankfurt, ich bin ja an einer Hochschule in Frankfurt, an der Hochschule Provades, gibt es das House of Logistic and Mobility, Abkürzung HOLM. Das passt sogar ganz gut, und da bin ich in einigen Projekten tätig, die sich halt in erster Linie darum kümmern, wie wir im sogenannten urbanen, im städtischen Raum von A nach B kommen und wie, welche Herausforderungen dann gerade mit der Digitalisierung einhergehen. Genau für das Thema habe ich dich ja auch kontaktiert, Digitalisierung. Und da bist du ja ziemlich guter Experte. Du hast gerade schon so ein bisschen umrissen, welche Branchen das so ein bisschen betreffen wird. Aber kannst du da vielleicht nochmal explizit sagen, welche Branchen da gerade ziemlich im Umbruch sind und welche es dann halt ziemlich hart treffen wird, wenn sie jetzt wie so alteingesessene Mittelständler, die man sich halt so vorstellt, dann nicht halt auf digital umsteigen wollen? Also ich bin vom Grunde ein sehr positiv denkender Mensch, und die Digitalisierung bietet den Unternehmen, aber vor allem auch den Menschen mehr Möglichkeiten, mehr Chancen als Risiken. Man muss sich darauf einstellen. Aber vor allem für die Industrie, für die Unternehmen geht es darum, dass man Abläufe beschleunigt, dass man Kosten senken kann und dass man am Ende des Tages produktiver arbeiten wird. Es ist heute schon zu sehen, dass es vor allem in den Branchen Maschinenbau, Chemie, Elektroindustrie, Automobilzulieferindustrie, produzierende Automobilfirmen, dass es dort mehr und mehr einherzieht und dass wir hier Abläufe innerhalb der gesamten Lieferkette komplett digital, nach und nach komplett digitalisieren. Die Themen, die dann halt angesprochen werden durch Digitalisierung, sind einerseits innerhalb der Unternehmungen die Organisation, wie wir uns sozusagen in der Arbeit morgen und übermorgen organisieren werden. Abläufe werden nicht mehr bei mir in der eigenen Fabrikhalle ablaufen, sondern wir werden viele Dinge in eine Cloud, in eine Cloud-Technologie schicken. Es werden immer mehr Daten entwickelt bzw. gesammelt, das Thema Big Data. Und was mache ich als Unternehmen mit diesen großen Datenmengen? Dann kommt das Thema der Analyse der Daten. Es kommt das Thema der künstlichen Intelligenz, das Maschinenlernen aus regelmäßigen Abläufen halt nach vorne zu gucken, in die Zukunft zu schauen. Und das sind insgesamt wirklich sehr spannende Themen. Und die Frage gerade nach der Vernetzung von Dingen, also den IoT in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, das wird in Zukunft eine große Herausforderung für die Unternehmungen. Siehst du denn da so, oder gibt es 3 Top-Chancen und Risiken, die du da siehst? Also Top 3 ist natürlich immer so, es gibt natürlich viele, aber vielleicht hast du ja welche, die gerade so griffbereit parat hättest. Nee, klar. Also Digitalisierung insgesamt ist jetzt kein Selbstläufer. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Automatismus, der einfach mal da ist. Die Chance, die einerseits da ist, ist, dass ich eine weit bessere Kundenanbindung habe. Die Kunden werden heute verstärkt, wie heute, in die Prozesse mit einbezogen, in die Entwicklung der Produkte erstens. Das Zweite, wenn wir wieder an den Kunden denken, ist, dass ich in einer ganz anderen Art und Weise mit den Kunden kommunizieren werde und dann auch besser erfahren kann als Unternehmen, was der Kunde möchte und wie ich gezielter auf seinen Wunsch eingehen kann. Das sind ganz zentrale Dinge, dass die Kunden und die Stiftung eines Mehrwertes für die Kunden doch weitaus stärker im Zentrum stehen wie bisher. Herausforderung für die Unternehmen wird sein, wie ich mich selber organisiere. Also das heißt, ich werde viele Abläufe in meiner Arbeitsweise, die werde ich verändern. Das ist das eine. Es wird bestimmte Abteilungen werden verschwinden. Abteilungen werden auch zusammengelegt. Muss nicht immer sein, dass ich einen festen Arbeitsplatz habe. Das ist ein Lernprozess für die Menschen oder für uns Menschen. Das Zweite, was eine große Herausforderung ist für die Menschen, ist, dass sie gefordert sind, lebenslang zu lernen, weil sich das Wissen um das Thema Digitalisierung rasant schnell ändert, rasant schnell entwickelt. Und das sind für die Unternehmungen, aber auch für Institutionen wie Hochschulen große Herausforderungen, spannende Herausforderungen, wie ich eigentlich diesen Entwicklungsprozess angehe und dann auch ja, positiv angehe und fördere. Aber dieses lebenslange Lernen ist für uns Menschen, egal welche Altersklasse heute, eine große Herausforderung. Ist aber auch spannend, weil sich auch Dinge auch extrem schnell und positiv auch verändern können. Aber das muss man heute ganz klar beachten. Also das habe ich mal so zwei positive Darstellungen und auch zwei Herausforderungen. Definitiv, das Thema lebenslanges Lernen wird ja auch viel in den Medien breitgetreten, beziehungsweise auch in der Uni, das uns ja auch direkt nahegelegt. Aber es ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Klar, ich bin jetzt noch jung und habe nur noch 4 Jahre vor mir, aber ich meine, man kann ja so viele spannende neue Themen lernen und so ein Warren Buffett liest ja auch jeden Tag, ich glaube, knappe 6 Stunden, um halt Sachen zu sehen, die andere nicht sehen. Ja, Also bietet eine Menge an Vorteilen. Gut, du bist ja auch ziemlich, genau. ja. Und gerade wenn man jetzt vielleicht aktuell sieht, jetzt läuft ja die Consumer Electronics Show, die CES in Las Vegas, das ist die größte Messe der Welt für Consumer Elektronik. Und darin kann man aber erkennen, wie spannend auch die Entwicklung durch Digitalisierung ist. Das heißt, es sind Automobilfirmen, die dort ihre neuesten Automobile darstellen oder vorstellen bzw. präsentieren. Und auf der Messe kann man dann halt auch sehen, in welche Richtungen, in welche neue Branchen Digitalisierung Einzug hält. Also wir reden davon, dass wir Städte komplett vernetzen unter dem Stichwort Smart City. Wir reden davon, dass wir die Mobilität komplett neu überdenken. Das heißt nicht nur über Elektro, sondern auch, dass sich Autos vernetzen, dass sich Daten in dieses Auto bringe, verstärkt in das Auto bringe und dann halt auch ein wirklich neuer Markt, wo wir gar nicht genau wissen, wie er sich entwickelt unter dem Stichwort autonomes Fahren. Insofern ist das Spannende für uns, dass wir jetzt sehen, dass sich viele Schnittmengen bilden und dass sich auch viele neue Wettbewerber herauskristallisieren, Unternehmungen aus dem Internetzeitalter, die verstärkt Wettbewerber werden für Industrieunternehmen, für alteingesessene Industrieunternehmen. Umgekehrt halt auch. Und das ist halt wirklich faszinierend für mich, wie schnell sich Dinge hier entwickeln, aber auch wie viele spannende Partnerschaften wir gerade beobachten. Um mal das Thema autonomes Fahren beziehungsweise alte Unternehmensstrukturen aufzugreifen. Du bist ja auch gerade viel in Deutschland unterwegs bei Startups und hast ja einen ziemlich guten Einblick in die Digitalisierung, wie es da so vonstatten geht. Gibt es da schon irgendwelche Erfolge gerade hier in Deutschland? Ja, wir haben in Deutschland beobachtet man doch verstärkt eine wachsende Start-up-Szene, besonders in Berlin, aber auch hier in Frankfurt wird einiges gemacht und in viel, sehr vielen wirklich ganz faszinierenden Themen, wenn ich an zum Beispiel Legal Tech denke, Digitalisierung in der Juristerei und wenn ich vor allem dann aber auch denke an Digitalisierung von Speditionen. Stichwort ist hier ein Startup aus Berlin zu nennen, das ist die Firma Freight Hub. Also die haben eine digitale Plattform ins Leben gerufen, über die man komplett Quotes, das heißt Frachtraten, buchen kann. Und der Service wird komplett dann digital abgewickelt. Das heißt, eine bisher sehr alte Branche, eine Spedition, eine traditionelle Branche, wird digitalisiert. Und da gibt es verschiedene Beispiele, aber das finde ich schon sehr spannend, was hier passiert. Wir sind nun nicht unbedingt das Start-up-Land auf der Welt. Es sind Länder, von denen man lernen kann, gerade auch hier in Europa. Wenn es darum geht, mehr Risiko einzugehen, den Zugang zu notwendigem Wagniskapital, auch die Einstellung insgesamt in der Gesellschaft zu den Themen Daten, was passiert mit meinen Daten, zum Thema Risiko, dann können wir nach Schweden blicken, wir können nach Estland oder auch nach Finnland blicken. Und dann sehen wir, dass einfach der Zugang zu Innovation und auch der Wille zu Innovation ein ganz anderer ist wie hier in Deutschland. Wir leben in einem wirklich spannenden und auch wunderbaren Land, aber das Thema Geschwindigkeit in der Umsetzung von neuen Ideen, da können wir sicherlich auch von dem einen oder anderen europäischen Nachbarn lernen. Und das ist halt ganz wichtig, dass ich das hier vielleicht auch so nochmal sage. Auch wenn es viele gute Beispiele gibt, gute Initiativen von Forschungsinstituten, Fraunhofer zum Beispiel oder dem Holm hier in Frankfurt oder viele Hochschulen, die Start-up-Accelerator-Programme ins Leben gerufen haben, wir ja auch hier in Frankfurt mit dem Climate Kick Startup-Accelerator-Programm. Da sind viele beeindruckende Startups, die gefördert werden. Aber insgesamt so die große Welle zur Innovation, die Offenheit zu neuen Dingen, da ist man beispielsweise, was ich vorhin schon gesagt habe, in Schweden weiter wie wir hier in Deutschland. Gerade zu Schweden hatte ich auch den Artikel gelesen, den du auf LinkedIn gepostet hattest, dass ja dieses Grundvertrauen in der Gesellschaft viel stärker ist und durch das viel, also wir haben ja hier in Deutschland ein gutes soziales Netz, was uns aufhängt, aber ja, in den skandinavischen Ländern, gerade in Schweden, ist natürlich nochmal viel stärker ausgeprägt und entsprechend ist natürlich die Einstellung dann auch zu Risiko der ganz andere. Das war ziemlich interessant. Ja, genau. Und du hattest ja auch noch Estland erwähnt, da kann man ja, das weißt du wahrscheinlich auch, seit 2015 online die E-Residency beantragen und dann innerhalb von wenigen Minuten, ich glaube 18 Minuten ist das, kann man dann online ein Unternehmen gründen, was auch Weltrekord ist. Ja. Gibt es denn da irgendwelche Anzeichen oder merkst du da, oder hast du was wahrgenommen, dass es auch so eine Tendenz in Deutschland gibt? Weil ich meine, so eine Unternehmensanmeldung ist in Deutschland ist ja noch relativ komplex im Vergleich zu so einem Online-Vorgehen. Ich glaube, dass es viele positive Beispiele gibt, auch gerade in Berlin, das ist eine sehr große Startup-Kultur. Aber was man überall hört, was wir in Deutschland zu verbessern haben, ist vor allem die Infrastruktur. Das ist ein riesiges Thema, das wir gerade da arbeiten. Die Einstellung zu Startups, die ist positiv, auch in den letzten Jahren. Dadurch gibt es halt viele Initiativen, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist sehr gut, aber wichtig wird sein für die Startups A, die Infrastruktur, dass wir die verbessern, dass wir die Vernetzung auch mit Industrieunternehmen fördern, mit bestehenden Unternehmungen, weil ich hier auch Lernprozesse fördern muss und fördern kann. Und dann der vorhin schon zitierte notwendige Zugang zu Wagniskapital, zu Risikokapital. Da brauche ich in die USA gucken, das ist ganz anders, ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Das ist, denke ich, essentiell. Die Anmeldungszeit ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Entscheidender für mich ist vor allem der Zugang zu Wagniskapital und die Verbesserung der Infrastruktur und auch, dass wir daran arbeiten, dass Innovation nichts Negatives, sondern was Positives ist, dass man diesen Einstellungen arbeiten und Einstellungen geht nur über eine ganz sachlich fundierte Aufklärung. Insofern bin ich auch dankbar, dass ich mit dir hier dieses Interview führen darf. Ja, das Mindset ist ja ein sehr entscheidender Faktor in vielerlei Hinsicht. Um auch mal dieses Mindset drauf aufzusetzen, du betreust ja auch sehr viele Startups und kennst viele Startups. Hast du denn einen in dieser Zeit für dich Faktoren rausfiltern können, die ein Startup benötigt, um erfolgreich zu werden? Also das Mindset dürfte wahrscheinlich einer davon sein, auf jeden Fall, dass man als Unternehmer denkt und ein Risiko eingeht. Auf jeden Fall die Risikobereitschaft, ein Unternehmen zu gründen, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Dann aber auch ein entscheidender Faktor, ein von Beginn an gut funktionierendes Netzwerk, das heißt Partnerschaften einzugehen Richtung Vertrieb, weil die beste Lösung, die beste Idee nützt nichts, wenn ich das nicht skalieren kann, wenn ich das nicht auf Menge bringen kann und wenn ich damit auch nicht einen fundiert ökonomischen Erfolg generieren kann. Also insofern ist gerade so neben allen technischen Fähigkeiten und auch der Risikobereitschaft vor allem dann aber auch die realistische ökonomische Weitsicht wichtig. Und das merkt man mehr. Also das nehme ich eigentlich schon vermehrt wahr, besonders an dem vorhin zitierten Beispiel FrightHub. Da ist es halt, das Unternehmen wächst organisch, das heißt aus eigener Kraft, und das ist schon ein Startup, von dem andere Gründer auch lernen können. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ein gut funktionierendes Netzwerk, der Austausch mit anderen Startups, der Austausch auch mit anderen Wissenseinrichtungen, das kann Hochschule, das kann Forschung sein und womöglich auch über lokale Industrie- und Handelskammern. Also so der Austausch, der ist sehr wichtig. Also die Schaffung eines Ökosystems im Prinzip nach dem Vorbild oder wie es im Silicon Valley so abläuft, da ist ja auch die Hochschulen sind ja sehr vernetzt mit den Unternehmen und da ist ja ein reger Wissensaustausch, der da stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Also das Silicon Valley ist ja das für uns alle bekannteste Beispiel, wo das über Jahrzehnte ja funktioniert. Wir blicken jetzt auch nach China. Dort ist eine ähnliche Entwicklung zu sehen. In der Stadt Shenzhen ist so das Silicon Valley für Hardware jetzt bezeichnet. Und was wir in Deutschland besonders aus den USA kulturell lernen können, gerade für Startups, ist halt auch, dass wir Fehler erlauben, auch ökonomische Fehler erlauben. Das ist kein negativer Makel sein muss, wenn man mit einem Startup womöglich mal gescheitert ist. Dieses wird in den USA ganz anders gesehen wie hier in unserem Land. Insofern ist das aber auch eine Entwicklung, die sicherlich über Jahre geht. Wie gesagt, für uns alle ein Lernprozess. Was man aber, wie gesagt, nicht vergessen darf, die Entwicklung der Digitalisierung, die Entwicklung vom Internet der Dinge, die geht halt nicht mehr zurück. Und wenn man sich nur einmal die Zahlen vergegenwärtigt, bis zum Jahr 2020, das heißt in den nächsten 2-3 Jahren, erwarten alle Experten aus der Branche circa die Vernetzung von 50 Milliarden Geräten. Nur allein das zeigt die Bedeutung. Und man hat ungefähr ein ökonomisches Potenzial durch die Vernetzung von 1,5 Billionen Dollar. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema Digitalisierung ist. Und das ist nicht irgendwie eine saisonale Geschichte, sondern das ist, wie gesagt, omnipräsent und für alle Bereiche in der Wirtschaft ein Thema. Insofern macht es Sinn, sich damit so genau auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt aber ein alteingesessenes Mittelstandsunternehmen bin, das irgendwo in Buxtehude sitzt, und dann jetzt gehört habe, Digitalisierung ist das neue große Thema. Ich habe jetzt dann eher nicht dieses Know-how aufgebaut. Wie kann ich denn an dieses Know-how kommen? Gibt es da spezialisierte Unternehmen, die an dieser Stelle unterstützen? Es gibt selbstverständlich viele Beratungsunternehmen oder es gibt kaum ein Beratungsunternehmen, was sich jetzt nicht der Frage des Wandels aus der analogen in die digitale Welt annimmt. Was Unternehmungen besonders aus dem Mittelstand unterstützen oder hilfreich ist, sind zwei große Bereiche. Einerseits der Bereich, dass man erklärt, wie sich Geschäftsmodelle ändern könnten, wie sich Geschäftsmodelle ändern müssen und was überhaupt ein Geschäftsmodell ist. Das heißt, dass man sich darüber Gedanken machen muss, nicht nur technischer Art, sondern wie werde ich als Unternehmen in den nächsten Jahren eigentlich in der Lage sein, Umsätze respektive Gewinne zu generieren. Also dieses Denken in Geschäftsmodellen. Ihre Generation oder deine Generation lernt das in Hochschulen und lernt das auch in deinem Betrieb. Da ist es gang und gäbe. Wenn jetzt aber ein Unternehmen oder ein Unternehmer, ob er nun in Buxtehude oder in Rosenheim sitzt, über Jahrzehnte einen fantastisch erfolgreichen Job gemacht hat, dann wird er jetzt steht er jetzt vor der Herausforderung, dass er sich darüber Gedanken machen muss, die Art und Weise, wie er Geld verdient. Und das ist, wie gesagt, nicht nur technische Art, das muss er überdenken. Und da den Blick zu öffnen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dafür gibt es viele sehr gute Beratungsunternehmen, die ja genau diesen Markt oder auch dieses Feld erkennen und genau hier gerade einen neuen Markt entwickeln. Also nimm einmal eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie die KPMG, die ist heute eine der führenden Beratungsgesellschaften, wenn es um den Wandel in die digitale Welt geht. Also daran sieht man halt auch, dass sich dieser Wandel insgesamt auf breitester Front gerade vollzieht. Hättest du denn ein Buch, was du empfehlen könntest in dem Bereich, wenn man jetzt erstmal leicht in das Thema einsteigen möchte? Es gibt auch hier, wie gesagt, branchenspezifisch sehr viele Bücher, die herangehen. Da will ich jetzt nicht das eine Digitalbuch geben. Ich empfehle eigentlich so Studien von, den ortsansässigen Industrie- und Handelskammern, die das sehr sachlich und auch geerdet darstellen. Das ist, glaube ich, für die Unternehmen vor Ort das Hilfreichste. Also, dass sie sich an die örtlichen Industrie- und Handelskammern wenden. Da passiert sehr viel, auch gerade hier in Frankfurt, sehr viele Seminare dazu. Das ist genau in München oder in Berlin oder auch in Hamburg natürlich der Fall. Das eine Buch ist schwer. Es gibt halt Autoren wie zum Beispiel Bauernhansel, Professor Bauernhansel aus Stuttgart. Das ist einer der führenden Professoren, wenn es um das Thema Industrie 4.0 geht. Es gibt den Herrn Zülke, der ist der Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz aus Kaiserslautern. Aber das Thema ist, wie gesagt, so breit gefasst, dass man wie gesagt, einmal Industrie- und Handelskammer oder halt auch direkt an Unternehmungen, die sich mit dem Thema Vernetzung auseinandersetzen, wie zum Beispiel Telekom natürlich oder auch SAP oder Cisco und. Ich glaube, auch hier ist es für die Unternehmungen ganz wichtig, hier deren beratende Funktion anzunehmen. Um jetzt mal zu dem anderen Part zu kommen, für den ich dich ausgewählt habe, das Netzwerken, also weg von der Digitalisierung. Du reist ja auch sehr viel rum und kennst einige Leute, also bist ja auch ein ziemlich offener Typ. Hast du dann da irgendwelche bestimmten Methoden und Techniken, klingt jetzt ein bisschen doof, aber gibt es da irgendwelche Tipps, wie du auf neue oder unbekannte Menschen zugehst, weil viele haben ja oder haben Angst oder trauen sich nicht, fremde Menschen anzusprechen. Hast du da irgendwas oder bist du einfach so drauf, dass du halt so ein offener Mensch bist? Also ich persönlich bin ein offener Mensch und ich habe, vielleicht darf ich das erzählen, ich habe jetzt kurz vor Weihnachten 2, 3 Vorträge gehalten hier im Rhein-Main-Gebiet vor Unternehmern, die über Jahrzehnte sehr erfolgreich sind und genau vor der Frage stellen, wie soll und werde ich denn eigentlich weiter dieses Unternehmen erfolgreich starten? Und dann hatte ich auch gemerkt, dass viele Fragen eigentlich gar nicht gefragt wurden, weil man da nicht sicher war. Und dann habe ich halt immer so versucht, eine Brücke zu bauen zu den Tätigkeiten, was man bisher gemacht hat, um da auch niemanden bloßzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, weil man viel aus generationsübergreifend lernen kann. Und glaube, dass man, oder ich bin davon überzeugt, dass man gerade dieses wichtige Thema Digitalisierung, ganz geerdet, ganz normal darlegen sollte und halt so ein gegenseitiges Lernen fördern. Das versuche ich immer in allen Vorträgen und das klappt eigentlich dann auch ganz gut. Ich vermeide also, mich dahinzustellen und nur so ein was ich, eine Flut von ganz toll klingenden Fremdwörtern von mir zu geben, sondern versucht das wirklich ganz praxisnah zu erklären oder auch ganz praxisnah auch zu begründen. Und das funktioniert eigentlich gut. Ja, sehr gut. Ja, dieses mit Begriffen um sich schmeißen, IoT, und dann weiß man gar nicht, was genau dahinter steckt, das gibt es, glaube ich, öfters. Ja, klar. Gut, dann nochmal eine andere Frage, und zwar für viele, oder es kommt ja manchmal vor, dass Menschen versuchen, ihr Netzwerk, ihr berufliches, dann von den privaten Freunden zu trennen, also diese zwei Welten, berufliches und Freizeit zu trennen. Wie siehst du das denn? Sind das dann auch für dich Freunde, oder beziehungsweise ist es dann halt ein großer Pool an Menschen, die man cool findet, mit denen man gerne was unternimmt und sich gerne mit denen austauscht? Oder wie gehst du da so vor? Also ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die Netzwerke wie LinkedIn bieten oder auch Xing oder natürlich auch Facebook. Und ich persönlich erachte die beiden Netzwerke Xing und LinkedIn als Vernetzung von Menschen, die so aus dem Berufsleben sind, beziehungsweise auch dann erweitertes Berufsleben. Das hat man ja viele Grenzen, die man da auch überschreiten kann, also verschiedene Branchen. Und das Zweite, was ich, wofür ich diese Netzwerke eigentlich immer ganz gut nutzen kann, ist, dass man Anregungen erhält, dass man informiert wird, dass ja auch viele Unternehmungen sich mehr und mehr fundiert darstellen über diese Themen, die Digitalisierung oder natürlich andere Dinge. Und privat vernetzen halt primär über Facebook, und das finde ich eigentlich sehr hilfreich und sehr gut, ja. Mhm. Gut. Dann so zum Schluss, hast du denn ein Lebensmotto, das dich so begleitet und ja, dich im Prinzip ein bisschen definiert, falls es da eins gibt? Also, was ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ein durchweg positiv denkender Mensch, und ich bin wirklich dankbar für den Job, den ich gerade machen darf, hier als Professor mit Menschen umgehen zu dürfen, die auch noch jung sind und einem extrem spannenden Thema. Lebensmotto so gezielt, dass man nie aufgeben möge, dass man wachsam sein möge, gerade in diesen schnelllebigen Zeiten, und dass man sich dann aber auch immer mal wieder auf das besinnt, woher man kommt und wer man ist. Ansonsten überrollt einen auch diese Geschwindigkeit, also dass man da sozusagen einen richtigen Mix findet, und das, der hilft halt das private Umfeld, und das ist dann ganz gut. Okay, und wo kann man jetzt mehr dann zu dir erfahren, oder wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Du hast ja gerade schon Facebook erwähnt. Sind das dann Facebook, LinkedIn, Xing, die klassischen Netzwerke? Genau, da kann man was über mich erfahren. Ich bin halt bei den eben drei genannten Netzwerken, und klar, da kann man sich sehr gerne mit mir vernetzen. Mhm. Also falls da jemand Interesse hat und sich mal über solche Themen austauschen möchte. Klar, jederzeit. Ja, dann danke ich dir für das Interview und für deine Zeit. Und ja, sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Und super. Bis zur nächsten Folge vom Decker-Podcast. Ciao. Ciao.